Kalabrien, der letzte romantische Bandit. 1945 kehrte Italiens beliebtester geisteskranker Krimineller in das Land zurück, in dem er sich einen Namen gemacht hatte. Mittlerweile 70 Jahre alt und längst für harmlos befunden, wurde Giuseppe Musolino, der König des Aspromonte, von einer Gefängnisirrenanstalt in Norditalien in eine zivile Nervenheilanstalt im Süden Kalabriens verlegt. Der Neuankömmling zog ungleich mehr Aufmerksamkeit und Sympathie auf sich als die übrigen Patienten. Er war schließlich eine lebende Legende in Kalabrien. Don Peppino nannten ihn die Ärzte und Krankenschwestern, wobei sie den respektvollen Titel mit dem Kosenamen kombinierten. Trotz seines desolaten Geisteszustands mühte sein schwacher Körper sich nach Kräften, dieser Aura gerecht zu werden. Musolino war mager, aber von der jahrzehntelangen Haft ungebrochen. Polizisten und Verräter waren Don Peppino verhasst. Und wenn er mit Besuchern sprach, war dieser Hass oft der Weg zu jenen Winkeln seines Geistes, die noch hell und klar waren. »Banditen müssen töten«, pflegte er einzulenken, »aber sie müssen Ehre im Leib haben.« Für Musolino war Ehre gleichbedeutend mit Vendetta, Rache. Sämtliche Verbrechen, die zu seiner Verhaftung geführt hatten, waren von ihm verübt worden, um das Unrecht zu rächen, das ihm seitens der Polizei und deren Spitzeln widerfahren war. Selbst in seiner Geistesverwirrung setzte er die Ehre über alles. Er wurde nicht müde, stolz zu betonen, dass er keinen seiner Morde je geleugnet hatte. Schließlich waren die Opfer allesamt nur Polizisten und Polizeispitzel gewesen. Die Zeitungsleute, die die lange Reise zur Nervenheilanstalt in Reggio unternommen hatten, nutzten die Gelegenheit für ihre Leser, die Lücken in Don Peppinos bruchstückhaftem Gedächtnis zu füllen. Sie erzählten, wie dieser Sohn eines Holzfällers 1899 aus der von ihm als Unrecht empfundenen Haftstrafe entkommen und dann 2,5 Jahre auf dem Gebirgsmassiv des Aspromonte auf der Flucht gewesen sei. Er habe 7 Menschen getötet, erzählten sie. 6 weitere Morde seien missglückt. Dabei habe er beharrlich darauf bestanden, das Opfer eines Justizirrtums zu sein. Je länger er sich der Festnahme zu entziehen vermochte, desto höher stieg sein Ansehen. Bald galt er bei den Leuten als der König des Aspromonte. Sie sahen in ihm einen Helden der geknechteten Bauernschaft, ein Symbol des verzweifelten Widerstands gegen einen herzlosen Staat. Doch der herzlose Staat, so die Journalisten, habe sich am Ende an ihm gerecht. In den Jahren in Einzelhaft, die seiner Festnahme folgten, verlor Musolino den Verstand. Und so wurde er gänzlich zur tragischen Gestalt. 1936 äußerte dann ein aus Kalabrien stammender Einwanderer in den Vereinigten Staaten auf dem Sterbebett ein Geständnis. Er selbst, nicht Musolino, habe vor all diesen Jahren auf Vincenzo Zoccoli geschossen. Der König des Aspromonte hatte während seines Amoklaufs, während der Gerichtsverhandlung und sogar während seines Abtauchens in die geistige Umnachtung heldenhaft an seiner Geschichte festgehalten. Jetzt hatte diese sich als wahr erwiesen. Don Peppino erhielt viele Geschenke. Das großzügigste, Nahrung, Kleidung und Geld, kam von Kalabresen, die nach Amerika ausgewandert und dort erfolgreich geworden waren. Gelegentlich erhielt er sogar einen Tag Freigang. Wenn ein sentimentaler italo-amerikanischer Geschäftsmann mit Filzhut und Nadelstreifenanzug aufkreuzte, um mit dem alten Banditen einen Autoausflug in die Berge zu unternehmen. Aus heutiger Sicht beschleicht einen der Verdacht, dass die Amerikaner, die Giuseppe Musolino ihre Aufwartung machten, möglicherweise die Wahrheit kannten. Er war kein einsamer Banditenheld. Er war ein Mitglied der kalabrischen Mafia, ein Killer der ehrenwerten Gesellschaft. Nach 1945, der Krieg war zu Ende, Italien auf dem Weg in die Demokratie und der König des Aspromonte befand sich in der Nervenheilanstalt von Reggio Calabria, waren die Methoden dieser Organisation, die heute als 'Ndrangheta bekannt ist, noch immer dieselben wie zu Musolinos mörderischer Glanzzeit. Die Carabinieri hielten Kleinkriminelle in Zusammenarbeit mit den Unterweltbossen in Schach. Die Granden bedienten sich der Mafia, um Wählerstimmen zu ergattern, und erwiderten die Gefälligkeit, indem sie vor Gericht bezeugten, dass so etwas wie ein verbrecherischer Geheimbund nicht existierte. Und während Politiker konsequent die Augen verschlossen, konnten Polizei und Justiz in aller Ruhe sämtliche Fakten vergessen, die sie während der Ära des Faschismus über die kalabrische Mafia erfahren hatten. Zum Beispiel von Antonio Mussolino, dem Bruder des Königs vom Aspromonte. Giuseppe Mussolino starb im Januar 1956 im Alter von 79 Jahren. Die Zeitungen in ganz Italien brachten erneut seine Geschichte und nannten ihn den letzten romantischen Banditen.